Liebe Genossen und Genossinnen, ich begrüße euch im Namen von NAVDEM Berlin und gestern Frauenrat Berlin. Wir sind hier, um uns mit den politischen Gefangenen weltweit zu solidarisieren. Wie ihr auch weiß, in Kurdistan sind über 250 Menschen in türkische Gefängnisse im Hungerstreit. Und Leyla Güven, die Abgeordnete von HDP, die auch seit 7. Oktober mit Hungerstreit begonnen hat und gerade weiterhin ihren Hungerstreit weiterführt. Ich würde einen Redebeitrag im Namen von NAVDEM und Destan vorlesen. Politischer Hungerstreit für alle Demokratie und Frieden in der Türkei muss die Isolationshaft von Herrn Abdullah Öcalan unverzüglich beendet werden. Seit dem 7. November 2018 haben hunderte Menschen einen unbefristeten Hungerstreit begonnen, um die Freiheit für Herrn Abdullah Öcalan zu fördern. In der Türkei, in Nordirak, in Westland, Wales, Kanada, Frankreich und auch in deutschen Städten wie Kassel, Nürnberg und Duisburg sind Menschen im Hungerstreit. Zu den Hungerstreitenden zählt auch HDP-Abgeordnete Leyla Güven. Viele der Hungerstreitenden befinden sich mittlerweile in akuter Lebensgefahr. Seit dem 1. März haben sich nun die Hungerstreitaktionen auf alle Gefängnisse in der Türkei ausgeweitet. Damit befinden sich auch gegenwärtig über tausende Menschen mit denselben Förderung im Hungerstreit. Der türkische Staat stellt sich bis hier stur. Die deutsche Bundesregierung und die Zivilgesellschaft in Deutschland mussten daher Druck auf die türkische Regierung ausüben. Darüber hinaus muss die deutsche Bundesregierung Druck auf den Rat der Europäischen Union ausüben, damit die Türkei zum Einhalt der internationalen Recht bewegt wird. Die Bundesregierung bezog am 16. Januar Stellung. In seinem Bericht aus dem vergangenen Jahr äußerte das Anti-Folter-Komitee klare Kritik an die Abschottung der auf Imral Inhaftierten. Die türkische Regierung wird darin aufgerufen, Besuch von Häftlingen untereinander abzubauen. Die Bundesregierung begrüßte diese Forderung. Seitdem sind 2 Monate vergangen, in dem Bundesregierung und das Auswärtige Amt offensichtlich keinerlei Anstrengungen unternommen haben. Druck auf die Türkei zur Erfüllung der Förderung nach Aufhebung der Totalisolation auf Herrn Abdullah Öcalan auszuüben. Solange Abdullah Öcalan sich nicht öffentlich äußern kann, wird es keine friedliche Lösung der kurdischen Frage in der Türkei geben. Das bedeutet auch, dass die Krise in der Türkei andauern wird und tausende weitere Menschen das Land Richtung Europa verlassen werden. Wir fordern daher den Kirchen, Gewerkschaften, Menschenrechtsorganisationen, Parteien in Deutschland auf, Druck auf die deutsche Bundesregierung aufzubauen. Auch Sie als Einzelperson können selbst kreativ werden und ein Zeichen für den Frieden in der Türkei setzen. Hintergründe: In der Türkei herrscht eine Diktatur, der türkische Präsident Tayyip Erdogan. Unter seiner Leitung wurden seit 2015 10.000 Menschen inhaftiert. Hunderttausende verloren wegen ihrer politischen Gesinnung ihre Arbeit. Knapp 200 Journalisten befinden sich in der Türkei in Haft. Hunderte Akademiker haben mittlerweile das Land verlassen. Die kurdische Südosten des Landes führt das Militär tagtäglich Operationen durch. Allein 2018 fanden dort über 2000 Hausdurchsuchungen statt. Kurz gesagt, die Menschen in der Türkei führen ein Leben in ständiger Angst. Was hat das mit uns in Deutschland zu tun? Seit 2015 sind 10.000 aus der Türkei nach Deutschland geflohen. Sie fliehen vor langjährigen Haftstrafen, vor Bedrohung und wirtschaftlicher Not. Die deutsche Bundesregierung verliert die Augen vor der Realität, Realität in der Türkei. Anstatt sich für die Demokratisierung des Landes einzusetzen, liefert sie Waffen und schenkt dem Erdogan-Regime Militären in Form des UN-Flüchtlingsdeals. Diese Krise in der Türkei hängt mit einem entscheidenden Problem zusammen. Der ungelöste Konflikt mit der kurdischen Bevölkerung. Seit 2015 wurden zahlreiche kurdische Städte im Südosten des Landes von der türkischen Armee zerstört und über 500.000 Menschen in die Flucht getrieben. Dringend notwendig für die Beendigung des Konflikts wären Gespräche der türkischen Regierung mit der kurdischen Politiker Herr Abdullah Öcalan, genauso wie in den Jahren 2013 bis 2015. Hoch die internationale Solidarität und wir danken euch allen. Wir solidarisieren uns auch mit den palästinensischen Aktivisten und Aktivistinnen hier in Deutschland. Wir sind auch hier, eine Solidarität zu zeigen, weil wir wissen, alle Menschen, die hier in den Ländern in Nahosten leben, von den rassistischen, faschistischen Regierungen unterdrückt, ermordet, verhaftet werden. Deswegen sind wir auch hier, unsere Solidarität hier zu zeigen, weil wir wissen, auch Menschen in Palästinenser genauso wie kurdische Menschen in Nahosten, in Syrien, in der Türkei unterdrückt, ermordet mit den deutschen Waffen und mit den Menschen USA, die Konflikte, die durch diese Länder in Nahosten herrschen, dass endlich dies beendet wird, dass Menschen in Nahosten ohne Krieg, ohne Unterdrückung gemeinsam zu leben können. Wir fördern alle Staaten und auch alle unterdrückte Bevölkerung, die aus den, also die europäischen Staaten, die aus Nahosten rausgehen, damit die Bevölkerung selbst ihre Entscheidung, ihre Länder tun können, dass die selbst auf entscheiden, wie sie leben wollen. Ich denke, die Menschen werden auch im Frieden leben, wenn die Staaten sich aus diesen Ländern rausholen. Deswegen sagen wir zivilgesellschaftliche Bevölkerung, für alle Menschen, die für Freiheit, Frieden, Demokratie denken, dass wir uns überall solidarisieren für den Frieden in Nahosten und die Rassismus in Deutschland herrscht, in europäischen Staaten herrscht und sich verbreitet, dass wir dagegen was tun, denn Rassismus und Diskriminierung und Faschismus betrifft uns alle Menschen hier in Europa, auch in Nahosten, weltweit. Deswegen sagen wir Freiheit für politische Gefangene. Palästina, Kurdistan, Intifada, Serhildan! Palästina, Kurdistan, Intifada, Serhildan!